Zum Tag der Sonne, dem 52. Jahrestag des Besuches von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il in Indonesien und dem 52. Jahrestag der Benennung der Kim Il-sung, gab es am 11. April eine Veranstaltung zur Besichtigung des Botanischen Gartens Bogor in Indonesien. An der Veranstaltung beteiligten sich der stellvertretende Direktor und die Belegschaft des Botanischen Gartens, der außerordentliche und bevollmächtigte Botschafter der DVK in Indonesien und die Mitglieder der Botschaft. Die Teilnehmer hörten die Erläuterungen zu den Verdiensten von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il um die Entwicklung der Freundschaftsbeziehungen zwischen Korea und Indonesien und zur Kim Il-sung und besichtigten danach den Botanischen Garten.